صحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا عن الخشوع في الصلاة في المرة السابقة، وبارك الله فيكم، تكلمنا عن بعض الأحاديث. الحديث الأول كان عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. الحديث الثاني وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. والحديث الذي بعده وهو عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إلى هنا وقفنا المرة السابقة، بارك الله فيكم. والسؤال المطروح: من يعني حفظ أو حاول يحفظ، هذه الأحاديث، حاول الحمد لله رب العالمين. طالب العلم لا بد له، ما أتكلم عليه يا أخوة، أنا ما أتكلم على الأخ، أتكلم عموما الآن، والمزاح له وقته والجد له وقته. طالب العلم لابد أن يحفظ، أن يكون عنده حصيلة من الحفظ. وآفة العلم النسيان، يعني الإنسان إذا نسي فهذه آفة العلم، يعني المرض اللي يصاب به الإنسان في العلم هو أنه ينسى أو ينسى هذه الأمور التي درسها. وبعد يعني شهرين أو ثلاثة إذا سئلنا عن هذه الأحاديث سننساها. وقد تحتاج هذا الحديث بعد فترة وتنسى أو تنسى، فلا تستطيع أن تحج أو أن تحتج بهذا الحديث. فذلك بارك الله فيكم، الهدف من هذه الدروس ليس فقط بعض الكلمات التي تقال، وإنما الهدف من هذه الدروس هو تخريج طلبة علم، وأن يعرف المسلم دينه، وأن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم في إصلاح العمل. كلما ازداد العلم كلما أرغم الإنسان الأعداء، وجمال العلم في إصلاح العمل، يعني أن يعمل الإنسان بهذا الذي يتعلمه. فأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم ويوفقنا وإياكم للعمل بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم وعالما ومتعلما. يعني كل شيء لا قيمة له في هذه الدنيا يوم القيامة إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم، هؤلاء الذين ينالون الدرجات. فنسأل الله السلامة. اليوم سنتابع إن شاء الله، وراجعنا أحاديث ثلاثة المرة السابقة، أو اثنين ولا ثلاثة. نعم، حديث الأول حديث أبي هريرة رضوان الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث أخرجه أصحاب السنن. والحديث الآخر حديث بئر بضاعة، من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد عدا ابن ماجه، يعني أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. هذه الأحاديث التي راجعناها. فخير الكلام ما قل ودل، فالإطالة ما تنفع إن شاء الله. طيب، اليوم نتابع إن شاء الله ودرسنا باللغتين العربية والألمانية. Wir haben voriges Mal, wir haben Barakallahu fikum voriges Mal mit einem neuen Kapitel von dem Buch des Gebetes angefangen. Und zwar Al-Hathu ala al-Khushu'i fi al-Salah. Das wird verlangen und zumuten, dass man Demut zeigt im Gebet. Demut im Gebet zeigt. Und Demut, habe ich gesagt, das ist nicht passend. Das Wort ist nicht passend eigentlich. Al-Khushu', das bedeutet, dass man sich unterwirft. Und mit dieser Unterwerfung verlangt man die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala, indem man Gutes tut und indem man im Gebet Konzentration hat. Indem dein Herz, indem das Herz im Gebet voll für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet ist. Und nicht, dass man an andere Dinge denkt während des Gebetes. Und wir haben drei Hadithe genommen. Drei Hadithe genommen. Die Frage war, wer hat sich sozusagen Kopf gemacht bezüglich dieser Hadithe oder wer hat sozusagen wiederholt? Leider nur ein Bruder. Das ist natürlich schlecht genug. Aber la hawla la quwwata illa billah. Eine wichtige Sache ist, dass man weiß, was meinen wir mit diesen Unterrichten. Das heißt, wenn wir jetzt Unterricht machen oder Unterricht haben, ist das nur, um Zeit zu verschwenden? Oder sozusagen, ich habe nichts zu tun, dann lieber bleibe ich in der Moschee. Okay, da bekommt man dafür Ajr, inshallah. Das ist auch in Ordnung, das ist nicht schlimm. Aber das Hauptziel von diesen Unterrichten ist, dass wir unsere Religion lernen. Und dass man sozusagen Wissen in der Religion erwirbt. Das bedeutet, dass man eher weiß, warum ist diese Sache so und weshalb ist die andere Sache so. Warum tun wir das im Gebet? Warum tun wir das? Warum tun wir die verschiedenen oder warum handeln wir so? Das kann man nur wissen durch Wissen. Das wird durch Lernen. Und wenn man nicht lernt, dann wird man nicht. Und zweitens, wenn man nicht nachholt und wiederholt, dann wird man dieses Wissen vergessen, was man erworben hat. Deshalb, wenn wir diese Hadithe jetzt voriges Mal behandelt haben und wir wollen diese Hadithe nochmal behandeln, jetzt in 20 Tagen oder in einem Jahr oder in einem Monat, dann weiß man nicht mehr. Und vielleicht steckt man in einer Situation, da braucht man diese Hadithe als Beweise, aber da weiß man nicht mehr. Warum? Weil man das nicht gelernt hat. Derjenige, der nach Wissen suchen will und der nennt sich, ich bin Talib Ilm, allgemein, dann sollte diese Hadithe lernen. Und sozusagen der Fehler beim Wissen ist, dass man vergisst. Das wird für jede Handlung, was wir begehen oder was wir tun, haben wir sozusagen eine Macke. Und Macke des Wissens ist, dass man vergisst. So muss man viel wiederholen und nachholen. Und definitiv haben wir manche Hadithe oder manche Ayah definitiv tausendmal wiederholt. Und bis heute bleibt das nicht im Kopf. Warum? Warum ist die Frage? Die Antwort ist da. Weil man nicht lernt, weil man nicht wiederholt, weil man sozusagen das nicht. Man hat das nicht im Herzen, wie wichtig ist, dass man nach Wissen sucht und dass man die Religion lernt. Und wenn man das nicht hat, wenn man diese Verantwortung nicht trägt, dann wird man viel verlieren in diesem Leben. Und am letzten Tag ist das alles dann, barakallahu fikum, verdorben gegangen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, diese Dunya, das diesseitige Leben ist verdammt. Das wird nicht wichtig. Gar nicht. Außer erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und was dazu gehört. und ein gelehrter Wissender und ein, der nach Wissen sucht. Das sind diese drei Sachen, die wichtig sind im Leben. Alles andere, das machen alle. Essen, trinken, schlafen. Das machen auch Tiere. Die Tiere auch essen und trinken und schlafen. Das sollte man sozusagen die Entscheidung treffen. Möchte ich ins Paradies? Möchte ich meine Religion richtig praktizieren? Da muss man lernen. Möchte man das nicht, dann hat man alles verloren. Und am letzten Tag werden wir das sehen. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Ich wiederhole diese Hadithe nochmal heute. Dann machen wir weiter, inshallah. Das erste Hadith war von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, oder Abu Huraira, Entschuldigung, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verboten, dass man betet, während man die Hände auf die Flanke, das wird unter dem Bauchnabel, auf dem Becken tut. Rechts oder links. Und das ist sozusagen die Flanke, die Seite. Und das ist bei Al-Bukhari und Muslim überliefert, das haben wir voriges Mal erklärt. Auch bei Al-Bukhari von Aisha, das ist das, die gleiche Überlieferung. Aber da hat sie erzählt, weil das die Juden tun während des Gebetes. Das heißt, wenn die Juden beten, dann beten sie in dieser Art, dass sie ihre Hände an die Flanke tun. Das wird ein Becken. Rechts oder links. Das dritte Hadith war von Anas radhiyallahu alayhi. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn das Abendessen vorhanden ist, dann fängt mit dem Essen an, bevor ihr das Gebet verrichtet. Das heißt, gibt es Essen und das ist da auf dem Tisch. Und da soll man beten. Da sollte man erstmal mit dem Essen anfangen. Essen, etwas essen, dass man nicht die ganze Zeit an Essen denkt. Und dann betet man. Das waren die drei Hadithe, die wir über Khushu' erklärt haben. Und dann haben wir zwei Hadithe von Anfang wiederholt. Und zwar Hadith von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist bezüglich des Meereswassers oder Wasser des Meeres, Meereswasser, er sagte, Meereswasser ist rein und reinigt und das Verendete von Meerestieren ist erlaubt. Und das andere Hadith war bezüglich Brunnen von Buda'a von Abi Sa'id al-Khudri. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Wasser ist rein und nichts kann das Wasser verunreinigen. Das waren die sozusagen die Hadithe, die zwei Hadithe, die wir wiederholt haben, die wir schon seit Monaten gelernt haben. Und die anderen drei Hadithe, die waren die neuen, die wir gemacht haben. Heute machen wir weiter, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Gabe gibt, dass unser Wissen vermehrt wird. Wa'an Abi Dharr. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wa'an Abi Dharr رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دعا الحديث ضعيف الحديث من رواية أبي ذر أو طريقه ضعيف، وإنما ثبت هذا الحديث من حديث معيقيب، معيقيب رضوان الله عليه، وثبت هذا في الصحيح عند البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. وليس فيه فإن الرحمة تواجهه، يا ما فيه فإن الرحمة تواجهه. معيقيب رضوان الله عليه، هذا الحديث 228. معيقيب رضوان الله عليه هو ابن أبي فاطمة الدوسي، شهد بدرا وكان قد أسلم قديما بمكة، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وأقام بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقدم إليه، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت مال المسلمين. مات سنة 40 للهجرة. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي رضوان الله عليه، أحد الصحابة، ويقينا هذا الاسم لم يمر أو لا يعرفه أتصور 99% من المسلمين، ولكنه أحد الصحابة. لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى، يعني عندما تصلي لا تمسح الحصى. قبل كان المسجد من حصى، ما كان في هذا البساط اللي عندنا، يجوز الصلاة على البساط معلش، ولكن قبل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى، من تراب، فإذا كان أحدهم كان يريد يسجد حتى ما يكون على جبهته شيء، فماذا يفعل؟ يمسح الحصى بحيث يضع جبهته. وهذا فيه إذا فعل ذلك كثيرا أو مسح الحصى، هذا ماذا؟ يضعف الخشوع في الصلاة. إذن العلة في النهي عن مسح الحصى هي الخشوع، يعني إذا مسحت الحصى في الصلاة سيقل الخشوع عندك فلا تمسحه. وهذا يفهم منه اليوم أنه لا تقعد تلعب وأنت تسجد أو تركع وأنت في الصلاة، حتى لو شيء أمامك كذا في البساط أو تدفع البساط يمين وشمال، إنما واحدة، إذا كان الإنسان يريد واحدة يفعل ذلك وخلص، أكثر لا. والأصح أن يفعل ذلك قبل الصلاة، يعني إذا رأى الإنسان مثلا شيء وسخ فيشيله يمين وشمال قبل الصلاة ثم يصلي، أما في الصلاة لا يضعف خشوعه بشيء من هذا. فذلك كان هذا الحديث بارك الله فيكم. رواية أبي ذر ضعيفة، فإن الرحمة تواجهه ضعيفة، وإنما الرواية الصحيحة هي عن معيقيب رضوان الله عليه بلا تعليل. والتعليل إذن في الحديث لا تمسح الحصى، فهو تعليله بارك الله فيكم أن مسح الحصى في الصلاة ينقص الخشوع فلذلك لا تفعل. أبو ذر sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch zum Gebet steht, dann sollte er die Steine nicht wegwischen, weil die Barmherzigkeit ihm entgegen ist. Diese Überlieferung ist schwach. Und wir haben gesagt, wenn wir keine authentischen Überlieferungen haben, dann lassen wir beide Seiten. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Unsere Religion muss immer belegt sein. muss immer sozusagen authentisch sein. Und wenn wir eine Überlieferung haben, die nicht authentisch ist, dann nehmen wir nicht. Wir sind nicht wie die anderen. Egal wer etwas sagt, dann nehmen wir. Nein. Deshalb sollte man hier aufpassen. Diese Überlieferung ist schwach, aber es gibt eine Überlieferung, die ist bei Al-Bukhari und Muslim, die ist die richtige. Und das ist Hadith 228 von Mu'ayqib. Mu'ayqib heißt der Sahabi. Er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wich die Steine nicht weg, wenn du betest. Wenn du das unbedingt machen willst, dann einmal. Das bedeutet, es gibt nicht in dieser Überlieferung, weil die Barmherzigkeit dir entgegen ist. Dass es dir gegenüber ist. Es gibt dies nicht in dieser Überlieferung. Und weil wir, wie ich schon gesagt habe, wir nehmen immer die authentischen Überlieferungen, dann nehmen wir hier diese Überlieferung und wir erklären das. Und zwar, damals, barakallahu fikum, war der Boden von der Moschee aus Steinen und Sand. Das war nicht wie heute aus Teppich. Und das muss heute, das muss fein sein, fein. Damit sozusagen man gemütlich das machen kann. Damals war das mit Steinen und das war in der Wüste. Das war sehr warm. Und manche, als sie gebetet haben, dann wollten sie nicht den Stern auf den Steinen haben, weil die gedacht haben, ein Stein ist nicht sauber und sowas. Was haben sie gemacht? Die haben angefangen sozusagen, die Steine abzuwischen, entweder auf dem Boden oder vom Stern. Der Prophet sagte, wenn du betest, tu das nicht. Wenn du betest, tu das nicht. Einmal kein Problem. Ich meine, wenn viele Steine und du willst deinen Kopf tun, vielleicht einmal wischst du, kein Problem. Aber nicht, dass man die ganze Zeit damit spielt. Das wird, was ist der Grund hier, dass der Prophet das gesagt hat? Klar, der Anlass sozusagen. Wenn du anfängst viel zu spielen und die Steine wegwischst und hier weg und die Steine hier daneben schieben und so weiter, was passiert? Dann hast du kein Khushu' mehr. Dann hast du kein, sozusagen keine Konzentration im Gebet, weil deine Konzentration hier anders geworden ist. Du konzentrierst dich, wie du die Steine wegmachst. Deshalb sagte der Prophet Muhammad zusammen, tu das nicht. Einmal, wenn du zum Beispiel gehst. Aber was ist besser? Besser ist vor dem Gebet. Vor dem Gebet. Wenn du siehst, dass an deiner Stelle zum Beispiel Steine sind oder etwas, manchmal beten wir draußen und dann haben wir keine Teppiche. Dann tun wir sauber von Anfang an und dann beten wir, damit wir Konzentration haben. Wie ist das heute? Heute in unserer Zeit? In unserer Zeit, wir wissen, es gibt heute Teppiche in den Moscheen. Das gehört auch dazu. Spiel nicht mit den Teppichen. Du machst das hier richtig oder du willst das sozusagen richtig ebenen und so weiter. Mach das vor dem Gebet und bete, damit du im Gebet konzentriert bist und nicht an etwas anderes denkst. Mu'ayqib. Mu'ayqib. Dieser Name ist ein Gefährter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der war mit ihm. Aber definitiv sage ich, 99% der Muslime kennen diesen Namen nicht. Wenn nicht mehr. Das heißt, weil die meisten sozusagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Mu'ayqib ist ein Sahabi, ein Gefährter von unserem Propheten, der hieß Mu'ayqib ibn Abi Fatim al-Dawsi. Der war in Badr dabei. Und er hat den Islam in Mekka angenommen. Und dann war er in Abyssinien, in der Auswanderung von Abyssinien. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auswanderte, dann kam er von Abyssinien zurück nach Medina, Mu'ayqib. Dann, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, er war zuständig für den Stempel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, für seinen Ring, was er gestempelt hat, für den Stempel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. der war zuständig, Mu'aqib. Und nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, hat Abu Bakr Mu'aqib als Leiter für das Haus des Geldes genommen. Das war sozusagen Finanzkasse. Und auch in der Zeit von Umar, radhiyallahu alayhi. Er starb im Jahre 40 nach der Auswanderung Mu'aqib, radhiyallahu alayhi. Er hat dieses Hadith überliefert. Er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La tamsahil al-hasa wa anta tusalli. فإن كنت لابد فاعلة فواحدة لتسوية الحصى. Das wird, wenn du betest, dann wisch nicht viel oder mach die Steine nicht weg. Einmal, gut, aber nicht mehr. وعن عائشة الحديث التاسع والعشرين بعد المئتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي قال المؤلف هنا وصححه ولكن هذا غير صحيح إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع في صلاة التطوع لا بأس تلتفت ولكن الحديث هذا ضعيف والصحيح هو الذي عند البخاري عائشة رضي الله عليها روت هذا الحديث الاختلاس هو أخذ الشيء على غفلة أخذ الشيء على غفلة هذا هو الاختلاس وسمي اختلاسا هنا لأن المصلي يقبل على ربه فيترصده الشيطان الشيطان يترصد هذا الإنسان فإذا التفت ماذا يا أخوة الشيطان خلص نجح في ترصد العبد فالإنسان في صلاته يقبل على الله ويخشع في صلاته وهذا مكروه في الصلاة أن يلتفت يمين وشمال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة مثل صلاة الثعلب التفات الثعلب بسرعة وهذا اليوم نجده بين الكثير من المسلمين الله أكبر ويبدأ طلع لفوق وتحت ويمين وشمال وهذا طبعا اختلاس وأما إذا التفت التفات كثير من غير سبب فخرج عن كونه يصلي فهذا يبطل الصلاة هذا يبطل الصلاة وسبب الكراهة يا أخوة نقصان الخشوع إذا تحرك حركة بحيث أنه خلص ما صار باتجاه القبلة هات خلص ما عد يعني لا تستطيع أن تقول أن هذا الرجل يصلي فتبطل صلاته أما لو عمل مثلا هيك بسرعة أو هيك شوي وبعدين رجع فهذا مكروه في الصلاة ولا يجوز وهذا الالتفات هو لغير حاجة أما إذا كان لحاجة في الصلاة فيجوز ودليله أبو بكر رضوان الله عليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت أبا بكر. صلى معه بجانبه. إذن الالتفات بالصلاة لا يجوز وهو مكروه. فإذا الآن هذا ليس كلام المؤلف، إنما مني الآن. إذا يا أخوة الإنسان بدأ يلتفت بالصلاة هذه الالتفاتة مثلا، طب الآن أنت لو رأيتني هيك هل تظن أني أصلي؟ أنا خرجت عن كوني الآن أصلي، لا لا أسمى أصلي. هذا صار ينظر، رجل ينظر إلى الخلف واضع يدي على صدره. فإذا إذا كان الالتفات شيء، طيب هذا إذا ما كان في سبب، أما إذا كان في سبب فهذا ما يبطل الصلاة. دليله قلنا أبو بكر، والدليل الآخر دليل عظيم، وفيه كذلك أن الحركة في الصلاة لا تبطل، لأنه لو كانت الحركة في الصلاة تبطل لكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يلتفت جعل صلاته باطلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. لأن الأحناف مثلا يقولون إذا تحرك حركة في الصلاة أو 3 حركات بطلت الصلاة، وهذا غير صحيح. إنما الحركة هنا بمعنى خرج عن كونه يصلي. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يصلون في قباء، كانوا يصلون في قباء صلاة الصبح، فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أن القبلة قد تغيرت من بيت المقدس إلى مكة، فذهب أحد الصحابة وهم يصلون فقال لهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا، فالتفت الصحابة حتى أنهم استداروا من جهة الشام إلى جهة، يعني كم درجة؟ 180 درجة. طيب ليش ما بطلت صلاتهم؟ لأنه هنا الحركة فيها حاجة، فيها مصلحة للصلاة. أو مثلا إنسان كان في الصف الخلفي، فأحد الناس انتقض وضوءه وصار فرجة في الصف، فتقدم هو تحرك، فهل هنا تبطل صلاته؟ لا، إنما هذا مأجور لأنه وصل الصف ويصله الله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم، الالتفات هنا المقصود به، المقصود بالالتفات هذا هو الالتفات الذي لا حاجة له. يعني واحد دخل بالمسجد وانت صار بدك تشوف مين هذا اللي دخل، وتبدأ يمين شمال، نسأل الله السلام. بعدين عائشة رضوان الله عليها هات كساكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ده هات كساكت انشو اليوم ich habe den Propheten صلى الله عليه وسلم gefragt bezüglich dass man rechts und links oder sich dreht, rechts und links im Gebet. Dass man sich rechts und links, dass wird diese Drehung oder Bewegung nach rechts und links dreht. Der sagte, das ist etwas, was der Shaitan dir von deinem Gebet wegnimmt. Der Shaitan nimmt dir das von deinem Weg, von deinem Gebet. Und er hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Wort hier klauen, stehlen. Der Shaitan stiehlt das von dir. Klaut das von dir in deinem Gebet. Subhanallah. Das ist bei al-Bukhari. Bei al-Tirmidhi, es gibt eine Überlieferung. Pass auf, dass du dich drehst während des Gebetes, weil das sozusagen Verdorbenheit ist. Wenn du das unbedingt machen willst, dann in zusätzlichen Gebeten. Aber diese Überlieferung bei al-Tirmidhi ist da'if. Da'if. Und weil das da'if ist, das wird schwach, wir nehmen die schwachen Überlieferungen nicht in diesem Zusammenhang als Beweis. Das heißt, wir bleiben bei dem Ersten. Aisha hat gesagt, ich habe den Propheten Muhammad SAW gefragt, dass man sich dreht. Diese Drehungen während des Gebetes. Er hat gesagt, der Shaitan klaut von dir. Das wird, der nimmt etwas von dir weg, schnell. Und er klaut das von deinem Gebet. Das wird, deine Konzentration ist nicht mehr dabei. Und heute sieht man, wenn man in die Moscheen reinkommt, dann siehst du manche Leute, was macht er? Der guckt rechts und der guckt links und nach oben, nach unten und der spielt mit seinen Klamotten und manche holen vielleicht manchmal Geld und die wollen das zählen. Während des Gebetes, möge Allah uns bewahren. Das ist ein Gebet. Das ist, du bist vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist am nächsten zu dir in deinem Gebet. Was machst du hier? So, barakallahu fikum, soll man aufpassen. Das ist ungemocht und das ist nicht richtig, dass man während des Gebetes sozusagen sich dreht. Wenn das unnötig ist, wenn das kein, sozusagen keine Notwendigkeit hat, wenn man das nicht braucht. Aber wenn man braucht, dass man sich dreht, dann geht das. Und wenn man sich so dreht oder so bewegt, dass man nicht mehr, zum Beispiel, dass eine Außenperson die Person sieht, sag ich, das ist, das, der Autor hat das nicht gesagt, das ist von mir jetzt diese Erklärung. Wenn man sich so dreht oder bewegt im Gebet, wenn du von außen diese Person siehst, das sagst du, der betet nicht. Das bedeutet, der Eindruck, das ist kein Gebet für diese Person, dann kann das Gebet ungültig werden. Warum hat der Prophet Muhammad SAW verboten, dass man sich dreht während des Gebetes? Weil die Konzentration im Gebet dann weniger wird. Und weil man sich nicht mehr konzentriert in diesem Zusammenhang, in dem Gebet. Der Prophet Muhammad SAW sagte, in diesem Zusammenhang, pass auf, das heißt, pass auf, dass der Shaitan von dir was nicht wegnimmt. Was ist der Sinn hier? Der Shaitan, der Teufel, der versucht sozusagen, der versucht dein Gebet zu zerstören. Mit verschiedenen Methoden. Und eine Methode ist, dass man sich dreht oder nach oben oder nach sozusagen guckt, damit man keine Konzentration mehr macht. Und deshalb sagte der Prophet, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man wie ein Fuchs sich dreht im Gebet. Für sich schnell und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich habe gesagt, wenn diese Drehung oder Bewegung keinen Sinn hat oder keine Notwendigkeit hat, wenn man das nicht braucht, aber wenn das Sinn hat oder wenn man das braucht, dann kann man sich bewegen während des Gebetes. Wie zum Beispiel Abu Bakr radhiyallahu alayhi, als er Imam gemacht hat für die Muslime während Krankheit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und als der Prophet rauskam und die Sahaba haben das gesehen, dann haben sie laut sozusagen sich gefreut, indem sie Subhanallah, Allahu Akbar gesagt haben. Das heißt, das hat man gemerkt, dass sie sich gefreut haben. Abu Bakr hat das gemerkt, was hat er gemacht? Der hat sich gedreht, der hat den Propheten gesehen. Er wollte nach hinten. Er wollte sich nach hinten zurückziehen, damit der Prophet Imam macht. Der Prophet sagte ihm, bleib Abu Bakr. Und der stellte sich neben Abu Bakr. Das heißt hier, es gab einen Sinn. Oder es gab sozusagen, Abu Bakr hat sich gedreht, weil der Prophet Muhammad kommt. Und der Prophet ist der Imam. Und keiner eigentlich macht Imam vor dem Propheten sallallahu. Aber der Prophet hat ihm nicht gesagt, zum Beispiel, dein Gebet ist ungültig oder sowas. Und hier, barakallahu fikum, erkläre ich etwas Zusätzliches. Und zwar, dass man sich während des Gebetes bewegt. Darf man sich während des Gebetes bewegen? Das ist die Frage. Man darf sich bewegen, wenn das nützlich für das Gebet ist. Das ist die Bewegung des Gebetes. Klar, du bewegst dich während des Gebetes. Du machst Ruku, du machst Sujud. Aber das ist vorm Gebet. Aber jetzt eine andere Bewegung. Eine andere Bewegung. Darfst du eine extra Bewegung tun, oder dich bewegen während des Gebetes? Ja, wenn das nützlich für das Gebet ist. Beispiel. Warum sage ich das? Weil manche von Ahnaf sagen, wenn du drei Bewegungen machst im Gebet, dann ist dein Gebet ungültig. Und das ist nicht korrekt. Oder das ist nicht exakt. Wann ist dein Gebet ungültig, wenn du dich bewegst? Wenn das unnötig ist? Wenn das nicht vom Gebet ist? Wenn das nicht zum Gebet nicht gehört? Und die Person, die außen ist, wenn er dich sieht, dann sagt er, diese Person betet nicht. Zum Beispiel, ich habe euch das gezeigt, ja? Angenommen, ja? Ich will jetzt beten, Allahu Akbar, und dann bin ich so. Jetzt, wenn du mich von dort siehst, was denkst du? Denkst du, dass ich bete? Natürlich nicht. Ich habe einen Zettel in der Hand und ich lese drin und so weiter. Diese Bewegung macht das Gebet ungültig, weil man nicht mehr sagen kann, diese Person betet. Aber angenommen jetzt, ich bete, Allahu Akbar. Ja, das ist noch im Gebet. Aber diese Bewegung mit meinem Kopf nach rechts oder nach links, das ist nicht in Ordnung. Dazu auch, Barakallahu Fikum, angenommen jetzt, wir sind im Gebet, Allahu Akbar, ich bin im Gebet, schaut mal. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe auf der linken Seite geguckt, dreimal gespuckt ohne Speichel. Wenn ich jetzt im Gebet, ich habe mich so doch gedreht. Und der Prophet hat gesagt, nein, dreh dich nicht. Das ist der Shaitan, klaut von deinem Gebet. Aber ich habe mich jetzt gerade gedreht. Hier gibt es Beweis. Wo ist der Beweis? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn der Shaitan, der sozusagen zuständig für Einflüsterung im Gebet kommt, Khinzib heißt das, oder Khinzib, oder Khunzib, wenn er kommt, dann sagst du, A'udhu billahi minash shaitan, oder man Khinzib und so weiter. Ja, und du spuckst dreimal ohne Speichel. Aber da habe ich mich gedreht. Aber das ist eine, sozusagen, das hat einen Nutzen. Oder die dritte, sage ich jetzt die dritte Überlieferung, die Sahaba waren in Quba. Quba, wo die erste Moschee im Islam war. Es gab dort eine Moschee und die Leute haben gebetet. Nicht in Quba Moschee, sondern in einer anderen Moschee. Die haben gebetet, während sie beteten. Welche Richtung haben die Sahaba eigentlich genommen? Die haben die Sahaba von Beit al-Maqdis, das wird von Al-Quds genommen. Nach Norden haben sie gebetet, in Al-Aqsa, in Richtung von Al-Aqsa-Moschee, fernen Moschee. Ja. Die haben in Richtung von Al-Aqsa-Moschee gebetet. Das sind nach Norden, die waren in Medina. Und während sie am frühen Morgen beteten, dann kam eine Person. Und er hat ihnen gesagt, Allah hat Koran herabgesandt. Es wird etwas vom Koran herabgesandt. Ihr müsst in Richtung Mekka beten. Was haben die Sahaba gemacht? Der Imam, der vorne war, der ist gelaufen und die haben sich gedreht, bis er in die andere Richtung geworden ist. Die haben sich 180 Grad sozusagen gedreht. Die Frauen waren dann vor den Männern geworden. Wäre das so, jede Bewegung macht das Gebet ungültig, dann sollte dieses Gebet ungültig sein. Aber wieso war das nicht ungültig? Weil Bewegungen, die nützlich für das Gebet sind, erlaubt sind. Bewegungen, die nützlich für das Gebet sind, sind erlaubt. Noch ein viertes Beispiel. Du stehst in der Reihe. Du stehst in der Reihe und dein Wudu wird ungültig. Was machst du eigentlich? Tust du deine Hand auf deine Nase so, als ob du blutest, Nasenbluten hast, und dann gehst du raus. Jetzt, wenn du rausgegangen bist und es gibt eine Lücke in der Reihe, was sollen die anderen tun? Diese Lücke befüllen. Dann kommt einer von hinten vielleicht nach vorne. Jetzt derjenige, der sich bewegt hat, von hinten nach vorne, hat er Bewegung gemacht? Ja, ist sein Gebet ungültig? Natürlich nicht, sein Gebet ist richtig. Sondern der bekommt auch ein Ajr für diese Bewegung. Warum? Weil er die Reihe vollständig gemacht hat. So, Barakallahu fikum, diese Überlieferung hier, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das ist etwas, was der Shaitan von deinem Gebet wegnimmt, klaut. Deshalb sollst du nicht so einfach dich drehen. Angenommen, jetzt passiert etwas, dann brauchst du dich nicht zu drehen. Aber im Gebet zum Beispiel, wir machen die Reihe gerade und du merkst in deinem Gebet, derjenige, der neben dir ist, ist nicht mehr neben dir. Dann guckst du rechts oder guckst du links. Das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Und jazakum Allah khair. وعن أنس كم حديث أخذنا له لا لا وين أربعة واحد واحد اثنين اثنين الضعيف بس خلاص الضعيف ما حاكينا عليه بس انت خذوا ضعيف وخلاص طيب الثالث يعني نحن يهمنا المعنى العام وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ولكن عن شماله تحت قدمه مرة أخرى يا واش على راسي على تشكري دلب صاغو ألسن خي إذا كان أحدكم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن يعني يتفل بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه أو تحت قدميه كتبتوا؟ ها؟ إيه في رواية تحت قدميه الرواية عند البخاري اثنين عند البخاري ومسلم ايش ابوي ايش ناقص فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدميه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم تحت قدمي عفوا متفق عليه قدميه رواية أخرى طيب أي أن الإنسان إذا كان في الصلاة فنهي عن البصاق أو النخامة نخامة أو نخامة يقول أمامه وعن يمينه أما أمامه لأن الله بينه وبين القبلة وأما يعني الله مقبل عليك وأنت مقبل على ربك وأما قوله فإن ربه بينه وبين القبلة فهذا يرجع فيه إلى النصوص المحكمة وهذا تعظيم وشرف للقبلة وهذه صفة لله سبحانه وتعالى أنه بينك وبين القبلة فهذا تعظيم يعني مو معناته أنه أعوذ بالله أنه تمثل هذا أعوذ بالله إنما يفهم الفهم الصحيح فلا يبصقن بين يديه أي أمامه ولا عن يمينه قالوا قال بعض أهل العلم لأن عن يمينه ملكا طيب ما عن يساره أيضا ملك قالوا لا عن يساره هنا الشيطان ومنهم من قال الملك يتحول على اليمين في الصلاة ولكن هذا كله لا دليل يعني واضح على ذلك إلا من حديث أبي هريرة أن عن يمينه ملك وجزم النووي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز التنخم عن اليمين وبين اليدين، يعني على الأمام، حتى يعني باتجاه القبلة أو عموما عن اليمين ولا الأمام، لا، إنما دائما على اليسار وتحت القدمين، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فقال إذا تنخم فتناول حصى فحتها، وثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، والحديث متفق عليه عند البخاري. وكما ذكرنا النووي جزم بالمنع في كل حالة داخل الصلاة أو خارجها، سواء كان في المسجد أو غيره. يعني إذا بتعرف هذا اتجاه القبلة، تعرف هذا اتجاه القبلة، فلا ما يجوز لك تتنخم بهذا الاتجاه سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ابن عمر قال مرفوعا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، وهي في وجهه. بل أكثر من ذلك يا أخوة، روى أبو داود وابن حبان أن رجلا أما قومه فبصق في القبلة، واحد بصق في القبلة كان إمام، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، هذا ما عاد يصلي إمام، شلو، لأنه بصق في القبلة اتجاه القبلة. وكذلك البصاق على اليمين فإنه منهي عنه، وكما ذكرنا جزم النووي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا على جهة البصق إما الشمال أو عن اليسار أو تحت القدمين أو تحت القدم. وأما في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، يعني تبصق في المسجد خطيئة، إثم، ذنب، وكفارته كفارة ذلك بارك الله فيكم أن يدفن، تدفنه. يعني لو بصق مثلا خلاص غلبوا البصق وبصق فيدفنه حتفوق تراب. طيب الآن لو بصق هون وهون وهون، يلا طيب اخرب به. فهذا القصد كان في الأرض اللي فيها تراب. عموما يعني علة هذه المسألة أو الحكمة من هذا أنه لا يبصق، بعض أهل العلم قال لأنه الملك عن يمين وهذا فيه تعظيم لجهة اليمين، وأنه هذا يكتب الحسنات لأنه كاتب الحسنات. ولكن يا أخوة ما في شيء ثابت يعني في هذه المسألة، إنما يكفي أن نسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تفعل هذا فانتهى هذا الأمر. والله تعالى أعلم وأعلم. إذن لا يجوز البصق باتجاه القبلة ولا النخامة باتجاه القبلة. طيب إذا واحد كان في الصلاة وأراد يبصق ماذا يفعل؟ طيب الآن هون يبصق يعني على الأرض، يجوز له أن يخرج منديل وعلى ويعمل على يساره، مو ياخذ منديل، لا، على اليسار ولا تحت، أو يأخذ بثوبه ثوب ويضعه، ولكن ما يبصق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، إنه إذا الواحد غلبوا البصاق غلبوا التفل فيأخذ أخذ طرف ردائه وفعل. والحديث عند البخاري، الحديث عند البخاري. هنا ونبه على مسألة، قد يقول قائل سبحان الله يعني هل تركتونا أن تتكلمون على البصق وما البصق، والأم عمة الدباح. يا أخوة، هذا دين، هذا دين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأمرنا بهذا الأمر، هذا لا يعني إنه الأمر سهل. والمسألة الأخرى المهمة أنه في حديث السائب كما ذكرت عند ابن حبان وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل أن يصلي بالقوم لأنه فعل هذا. فأين أين النكتة في الموضوع؟ يعني وين الـ وين الـ الـ الـ الـ يا أخوة المعنى الكبير في الأمر؟ لما أنت تسمع النبي يقول لك لا تبصق، فتأتي وتفعل، إنما ماذا تفعل؟ تعصي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة اللي تعصي نبيها، ربك يا أخو ما ينصرها. فذلك حتى الأمور الصغيرة في ديننا مهمة. ولا يوجد في الإسلام كما يقول البعض قشور ولب، أعوذ بالله، كل الدين لب، كل الدين لب، لأنه كل الدين من عند الله منزل، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وحي. فما تي واحد يقول والله قشور ولب، نعم تقول لي في أهم، الصلاة أهم مثلا من صيام يوم الاثنين، وصيام رمضان أهم من صيام 3 أيام في الشهر، وصلاة الفرض أهم من صلاة التطوع، صحيح، ولكن ما تقول لي صلاة التطوع قشور والصلاة لب، نسأل الله السلامة. Das letzte Hadith inshallah in diesem Kapitel für heute. Anas Ridwanullah alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch im Gebet ist, dann fleht er Allah an. Dann fleht er seinen Herrn an. Dann darf er nicht zwischen seinen Händen, das wird nach vorne, oder auf der rechten spucken oder Speichel ausspucken. Aber auf der linken unter seinen Füßen oder unter seinem Fuß. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Wenn jemand im Gebet ist, dann fleht er Allah an. Das bedeutet, du kommst auf Allah. Allah, Allah ist zwischen dir und dein Qibla. Was bedeutet Allah ist zwischen dir und dein Qibla? Nicht, dass du jetzt verkörperst. A'udhu billah. Wie Al-Mu'tazila, die gesagt haben, Allah ist überall. A'udhu billah, nein. Sondern das bedeutet, du musst das richtig verstehen, was damit gemeint wird. Allah ist am nächsten zu uns und das ist sein Eigenschaft. Und wenn der Prophet sagt, der ist zwischen dir und dein Qibla, das wird nicht Allah jetzt, du, a'udhu billah, du verkörperst Allah zwischen dir und dein Qibla. Nein. Das ist sozusagen die Wichtigkeit von Qibla. Und wenn du Allah anflehst dir, dann ist er in, das bedeutet vor dir, dass du das verstehst. Wie Ibn Abd al-Barr radhiyallahu alayhi rahimahullah gesagt hat. Warum sollte man nicht auf der rechten Seite spucken? Weil es ein Hadith von Abu Huraira gibt, dass, barakallahu fikum, dass der Engel auf der rechten Seite ist. Dass der Engel auf der rechten Seite ist. Das heißt, wenn man im Gebet ist, dann darf man nicht in Richtung von Qibla, in Richtung von Mekka spucken. Und darf man nicht auf der rechten Seite spucken. Oder ausspucken jetzt. Nicht recht und nicht link. Nicht recht und nicht nach vorne. Wenn man unbedingt dann spucken muss, dann auf der linken Seite unter dem Fuß. Natürlich, früher gab es Sand. Und da könnte man das sozusagen mit Sand bedecken. Aber heutzutage, du kannst das nicht jetzt auf dem Teppich machen. Dann kommen wir jetzt zu diesem Thema, wie du das machen kannst hier. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Speichel, was getrocknet war, auf die Wand von Al-Kaaba, in Richtung Kaaba. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das genommen, hat ein Stein genommen und er hat das so gerieben. gegen diese Speichel, trockenen Speichel. Und er sagte, wenn jemand von euch spuckt, dann spuckt er nicht in die Richtung von Qibla, zwischen seinen Händen. Zwischen seinen Händen, das bedeutet vor dir. Und nicht auf der rechten Seite, sondern links unter seinem linken Fuß. Das auch bei Al-Bukhari Muslim. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ein Großgelehrter von Schafiiten, er sagte, das ist nicht nur im Gebet, sondern außerhalb des Gebetes auch. Wenn du weißt, das ist die Richtung von Qibla, dann darfst du nicht auch außerhalb des Gebetes spucken. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in der Richtung von Qibla, Qibla das bedeutet das schwarze Haus Mekka, wer in der Richtung von Qibla spuckt, kommt am letzten Tag und seine Spucke ist zwischen seinen Augen. Und der Prophet sagte, wer Speichel ausspuckt in Richtung von Qibla, der kommt am letzten Tag und seine Speichelspucke sozusagen wird in sein Gesicht sein. Mehr als das, Barakallahu fikum, Ibn Hibban und Imam Ahmed, und Abu Dawud, die haben überliefert von As-Sa'ib ibn Khallad, dass ein Mann Imam gemacht hat für seine Familie und so weiter. Und dann hat diese Person in Richtung von Qibla gespuckt. Der war dann fertig vom Gebet. Der Prophet sagte, du darfst nicht mehr Imam machen. Du darfst nicht mehr beten, vorbeten, weil er das gemacht hat. Wenn man unbedingt dann spucken will oder muss, dann sollte man links unter dem Fuß tun, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und allgemein, spucken in der Moschee, zum Beispiel auf dem Boden, das ist eine Sünde. Das ist ein Fehler. Das steht bei Al-Bukhari. Und diese Sünde musste man sozusagen löschen. Wie? Indem man, wenn man gespuckt hat, dann muss man das bedecken. Damals gab es Boden, gab es Erde, Sand in der Moschee. Aber heute haben wir Teppiche. Damals, als man gespuckt hat, zum Beispiel unbedingt muss man spucken, manchmal musst du unbedingt, wenn du genießt hast zum Beispiel und sowas, unbedingt manchmal musst du. Dann, damals, wenn man gespuckt hat, dann sollte man auf der linken Seite machen und dann sozusagen bedecken mit Sand. Bedecken mit Sand. Wenn man das nicht machen konnte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten beigebracht, wie sie das machen. Dann nimmt man ein Stück von seinem Izar oder von seinem Thaub, von seiner Bekleidung, und das spuckt man drin und nicht in der Moschee. Das beweist, wie wichtig ist, dass man die Moscheen sauber hält. Lieber in deinen Klamotten als in der Moschee. Aber was machen wir heute? Was machen wir heute eigentlich? Die Moscheen, die sind mit Teppichen. Dann kannst du zum Beispiel ein Taschentuch rausholen und auf der linken Seite spucken in Taschentuch. So machst du das. Warum nicht auf der rechten Seite? Warum auf der linken Seite? Wie ich schon erzählt habe, Abu Huraira sagte, weil auf der rechten Seite es gibt einen Engel und der schreibt seine guten Taten. Und deswegen, ja, aber auf der linken Seite auch gibt es einen Engel, der schreibt deine schlechten Taten. Sagen die Gelehrten, nein. Auf der rechten ist der Engel, der schreibt die guten Taten. Das ist sozusagen etwas Gutes geehrt. Auf der linken Seite hast du den Engel, der schreibt, aber da hast du noch etwas dabei. Und zwar dein Teufel. Dein Karin. Der Djinn, der mit dir immer ist. Der ist auf der linken Seite. Auf jeden Fall, die Gelehrten haben versucht, sozusagen eine allgemeine Erklärung zu geben dafür. Allahu A'lam. Für uns ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu wissen, bist du im Gebet oder außerhalb des Gebetes. Du musst spucken, dann darfst du nicht nach vorne und darfst du nicht nach rechten. Links, unten oder lieber, dass man ein Tuch hat und dann macht man das im Tuch. Da sagt man mir, jetzt die Nation, die ist gespalten und die Muslime sind gegeneinander und die Feinde des Islam, die töten die Muslimin und wir reden über solche Themen. Wir lernen unsere Religion. Wie viele von Muslimen wissen das nicht, was ich jetzt erzähle? Und die denken, das ist normal und die spuckt in Richtung von Qibla. Da kommt man zu ihm und sagt, du darfst nicht in Richtung Qibla spucken. Der sagt, ach komm schon, die Nation braucht sowas nicht. Das ist Arroganz. Und das ist Hochmut und Überheblichkeit. Weil das gegen die Sunna vom Propheten ist. Und deshalb im Islam ist alles ist wichtig. Nicht wie manche Leute sagen im Islam, es gibt Kern und Schalen. Es gibt im Islam keine Schalen. Alles im Islam ist Kern und alles ist Religion, weil diese Religion nicht von uns kommt, das kommt von Allah. Und Allah hat einen Propheten gesandt und er hat ihm das offenbart. Wäre das nicht wichtig? Wäre das nicht Sinn? Mit Sinn hätte Allah dem Propheten das nicht offenbart. Deshalb, das ist die Prüfung bei solchen Kleinigkeiten. Natürlich, das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel differenzieren müssen, was ist wichtiger, Pflichtgebet oder zum Beispiel zwei Raka'a für Allah so einfach zusätzlich. Natürlich Pflichtgebet ist wichtiger. Was ist wichtiger, Ramadan oder zum Beispiel Montag und Donnerstag zu fasten? Natürlich Ramadan. Deshalb, barakallahu fikum, wichtiger gibt es in der Religion. Aber dass man sagt, Schalen, die nicht wichtig sind, gibt es nicht. Alles ist wichtig im Islam, solange wir Beweise haben. Und wenn das von Allah offenbart worden ist, also Allah subhanahu wa ta'ala hat das dem Propheten Muhammad s.a.w. offenbart, das ist wichtig. Deshalb müssen wir lernen. Und hier, wenn ich dir sage, der Prophet sagt das, dann ist das die Prüfung für dich. Machst du, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat? Oder nicht? Deshalb ist das wichtig. Und die Wichtigkeit sieht man anhand dieses Hadithes. Ein Mann hat in die Richtung die Qibla gespuckt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, du machst kein Imam mehr. Du machst kein Vorbeter mehr, weil du das gemacht hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Manche Gelehrten haben Schönes gesagt, haben gesagt, ja, Der Engel, der auf der linken Seite ist, wenn man auch spuckt auf der linken Seite, passiert ihm nicht. Und das finde ich sehr schön, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Das waren die drei Hadithe später. Das waren die drei Hadithe, oder die drei, sage ich jetzt, Informationen für heute. Al-awwal, barakallahu fikum, an al-insan la yamsah al-hasa, au la yamsah al-libsat, au kada fi salatihi. Al-thani, أنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الصلاة والثالث أنه لا يبصق أنه لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وإنما عن شماله تحت قدمه هذه هي الأحاديث التي تكلمنا عنها اليوم بارك الله فيكم drei Informationen für heute Erstens, wenn man betet, dann sollte man sich konzentrieren im Gebet und nicht zum Beispiel die Steine oder die Teppiche und sowas sozusagen ausreibt oder ausschreicht. Zweitens, barakallahu fikum, dass man während des Gebetes nicht rechts und links guckt oder nicht den Kopf dreht oder sich dreht, außer dass das wichtig ist für das Gebet. Drittens, man darf nicht in Richtung Qibla, in Richtung die Qibla spucken und auf der rechten Seite auch nicht, sondern auf der linken oder unter dem Fuß links. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli Allahumma ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Und jetzt machen wir die Wiederholung. Wir nehmen ein paar Minuten für die Wiederholung von den Hadithen, die früheren Hadithen. Nehmen wir auch noch zwei Hadithen, inshallah. An Abi Umam al-Bahili radiyallahu anhu qal Jetzt, das ist Wiederholung, ja, für die ersten Unterrichte. عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف أما الثابت الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه الماء طهور يعني الماء طاهر طهور تستطيع استخدمه للطهارة إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه انتبه بنجاسة تحدث فيه فالماء هنا بارك الله فيكم يقول أهل العلم هذه صفات الماء الثلاثة هذه صفات الماء الثلاثة الرائحة اللون الرائحة اللون الطعم فإذا مزج الماء مزج الماء بطاهر بطاهر فهذا بقى طاهر الماء حتى لو غير طعمه أو لونه أو ريحه ولكن هل يستخدم للطهارة للوضوء بحسب إذا لسه يطلق عليه اسم ماء نعم أما إذا صار شاي فلا أما هل هو طاهر نعم طاهر أما إذا التقت به نجاسة بالماء إذا التقت به نجاسة وتغير طعمه أو لونه تغير طعمه أو لونه أو ريحه من هذه النجاسة التي وقعت فيه فهذا يصبح نجس يعني لا يتطهر به الماء يبقى دائما طاهر ولكن نتيجة هذه النجاسة ما يتطهر به نعم لأنه تغير لونه وطعمه وتغير بارك الله فيكم تغير أحد أوصافه خليه بعدين تغير أحد أوصافه فهو نجس كما قال بعض أهل العلم والآخرون قالوا لا الماء يبقى طاهر أصلا لكن نتيجة هذه النجاسة ما يستخدم للطهارة وطبعا من باب أولى ما يستخدم للشرب ولغير ذلك بارك الله فيكم بس حديث بس فيه هويته في دهولن إيستنس أبو أمام الباهلي زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دس وسر Nicht, Entschuldigung, nicht kann das Wasser unrein oder verunreinigen, außer dass etwas sein, pass auf, sein Geruch, Geschmack oder Farbe geändert hat. Diese Überlieferung ist schwach. Al-Bayhaqi sagte auch, hat überliefert, dass das Wasser immer rein ist, außer dass sein Geruch vom Wasser jetzt sein Geschmack oder seine Farbe verändert wird durch Unreines, was mit diesem Wasser vermischt wird. Was mit diesem Wasser vermischt wird. Dies Hadith haben wir schon lange erklärt, Barakallahu fikum. Das ist da'if, weil in diesem Hadith Rijdin ibn Sa'ad ist. Aber allgemein, die Gelehrten haben diese Sache sozusagen angenommen. Und zwar, Barakallahu fikum, da haben sie gesagt, das Wasser hatte drei Eigenschaften. Farbe, Geschmack, Geruch. Wenn mit diesem Wasser, wir haben Wasser zum Beispiel, und dann mischen wir mit diesem Wasser etwas Reines. Etwas Reines. Dann kannst du noch das Wasser benutzen. Aber darfst du das für Wudu benutzen, für Tahara? Das hängt davon ab. Wie zum Beispiel Seife mit Wasser. Das kannst du benutzen. Auch für Tahara benutzt du das. Aber wenn Tee mit Wasser gemacht wird. Das ist Tee geworden. Das heißt, mit Seife ist noch Wasser geblieben. Aber mit Tee, kannst du Tee für Wudu benutzen? Natürlich nicht. Deshalb, das ist Barakallahu fikum, trotz dass etwas mit Wasser vermischt worden ist, das bleibt aber rein, das Wasser. Aber ob man das für Tahara benutzt, das ist die andere Frage. Das hängt davon ab. Kann man das noch Wasser nennen? Da kann man für Tahara benutzen. Ist das nicht mehr so, dann benutzt man nicht. Jetzt die zweite Variante. Die zweite Variante, Barakallahu fikum. Und zwar, mit Wasser wird etwas vermischt, mit Wasser wird etwas vermischt, was unrein ist, wie zum Beispiel Urin. Und dieses Wasser hat eine andere Farbe bekommen oder anderen Geruch oder anderen Geschmack, dann darf man das nicht mehr benutzen. Das ist die Regel in diesem Zusammenhang. Das Wasser bleibt immer rein, aber weil etwas damit vermischt worden ist, dann ist es unrein geworden. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über ein anderes Hadith. Ein Hadith ist genug für heute. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kisima kathira. Subhanakallahu bihamdika ashadu ala in tasaghfiruka wa tubu lik. Wenn man Fragen hat, bitte schön. Naam. هذا ليس موضوعنا سؤال لغيره موضوعنا هو في الحركة في الصلاة شلون رجع والنبي وقف جنبه حلو جنبه لحظة هاي الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر صار مو موضوعنا والله مو موضوع لأنه هذا الموضوع صار في الصلاة نعم السؤال الثاني بالنسبة لما نزلت الآية يغير اتجاهها قبل ما راحوا المسجد الثاني ورك كان في الصحابة اللي راح لا ما راحوا المسجد الثاني هم كانوا يصلوا فاستداروا نعم فموضوعنا الحركة الآن نعم حركة الاستدارة اللي صارت النساء أمام الرجال هذا وضع خاص يعني الآن لو أنت ذهبت إلى مسجد فرضا وكانت النساء تصلي خلف الرجال جيد والنساء وصلت صارت الرجال كملت الصفوف وتعبى المسجد فدخلت النساء وتعبت صفوف النساء وانت اجيت وين تصلي تصلي وراء النساء معلش لا بأس لأنه ما في مكان أما لو في مكان يختلف الأمر فهم لما اختلف هذا الأمر أمر تاني النبي ما كان معهم لا كانوا في مسجد آخر وهذا المسجد يسمى مسجد القبلتين اليوم النبي بعث واحد للمسجد الآخر قال له افعل هذا كان في صلاة فريضة نعم كان في صلاة الصبح قلنا صلاة الصبح طيب دي بغود اشتلت انا في خاقي ونزاق في فادس als دي صحابة زيش قدريت هابن هندت اخت سيشقات يا بارك الله فيكم دس واسو دس حديث اس كلار ون صحيح دس از ان صحيح البخاري اخ دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم wurde offenbart dass die قبلة geändert wird Dann hat der Prophet eine Person geschickt in einer anderen Moschee. Und während die Leute Frühgebet gebetet haben, der hat ihnen gesagt, dass die Qibla-Richtung hat sich geändert. Dann haben sie 180 Grad gemacht. Der hat gesagt, ja, aber die Frauen sind vorne geworden. Ja, das ist in Ordnung. Das ist eine Ausnahme. Das heißt, wenn du zum Beispiel in eine Moschee reingehst, und die Männer sind voll, und die Frauen auch sind voll, und die Frauen sind draußen, weil sie so voll sind. Dann wo betest du? Kehrst du nach Hause zurück? Nein, betest du hinter den Frauen. Das ist Ausnahme. Aber angenommen zum Beispiel, es gibt Platz und du kannst nach vorne, dann sagst du Allahu Akbar hinter den Frauen? Nein, das ist nicht in Ordnung. Na. Was gibt es für Gründe, dass man ungefähr die Beten spucken muss? Angenommen zum Beispiel, du hast genießt, Was gibt es von Gründen, dass man im Gebet unbedingt spucken muss? Du hast genießt und dann hast du Speichel. Was sollst du machen? Oder du hast zum Beispiel Produktion und du kannst das nicht schlucken. Was kannst du machen? Du hast zum Beispiel gehustet und du musst unbedingt spucken. Was kannst du machen? Dann in diesen Sachen sollst du auf der linken Seite machen unter deinem Fuß oder hier in solchen Moscheen, wo Teppich ist und so weiter, dann nimmst du das mit du kannst ein Taschentuch nehmen und du kannst das drinnen auf der linken Seite spucken, kein Problem in diesem Zusammenhang. Na, tfadal. Nein. خلص طيب مسألة أن اليهود يضعوا أيديهم على الخاصرة، هذا قول عائشة رضوان الله عليها، ويبدو أن هذا كان أيام اليهود هناك، فقد يكون دين مبدل، يعني الشرع قد يكون شرع مبدل، يعني هم بدلوا لذلك، ولكن العلة فينا عدم التشبه، يعني الحديث كان في عدم التشبه بهم. دبغود اشتل أنا في خاجة ونزاك بس اسمت سيكليك دا اوبليفرونك داس من اوف دا فلانك هي دي هند مش تون داف während des Gebetes, das wird so auf dem Becken hier Knochen. Weil sozusagen Aisha das begründet hat, dass die Juden sowas machen. Hat das Musa a.s. gemacht? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Aber eigentlich Musa a.s. betet wie der Prophet Muhammad s.a.w. Aber wir können das nicht sicher sagen, ob das so ist oder so. Aber es kann sein, dass es zur Zeit von, in dieser Zeit, die Juden so gebetet haben. Und weil das dort war, ist, die haben ihre Religion geändert, dann hat sie gesagt, die machen das, dann machen wir nicht. Und das ist der maßgebende Punkt in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Na. La? هذا سنتكلم عليه في المستقبل، مو موضوعنا، موضوعنا في المي. نعم. قول. مي في بحيرة. ايه. واحد يتوضا. ايه. شاف فيها كلاب يجوز يتوضا. عادي يجوز يتوضا. لا إذا كان ماء كثير ما يتنجس، لا ما يتنجس. Er sagt, was ist mit einem See, geschlossenen See, wenn die Hunde und die anderen Tiere davon sozusagen trinken und drin sind, ist das nicht mehr zu benutzen? Doch, das ist benutzen. Wenn das viel ist, viel Wasser, ist es kein Problem. Nein. Ja, الصلاة إذا كان الجماعة يصلوا طبعا اللي يجي يكمل وراء الإمام. نعم. كده متكملة. فرضنا إذا كان آخر واحد هو اللي نقض ضوءه وذهب، هل يجوز له يجي هذا الاتجاه ويكمل ولا بس إلا يكون قدامه يكمل؟ طيب جيد، هذا السؤال في الحركة بالنسبة للصلاة. يا أخي إذا واحد انتقض هنا فالذي على يساره كمل عليه، يعني هدول يأتوا هكذا. نعم. فذاك اللي لاحظ إما يتقدم بالنص ويبعدهم بحيث يجوا له الطرف، أو يجوز له أنه يأتي هكذا ويوقفهم، ولكن يبقى باتجاه القبلة، يعني يذهب. نعم هيك. نعم. Darf man diese Bewegung im Gebet machen, wenn zum Beispiel die Reihe voll ist, vollständig ist, und die Person, die links ist oder die rechts ist, die verlieren Wudu und die gehen weg, die erste Reihe. Die zweite Reihe, wie sollte man machen, wenn nur zwei, drei Leute in der Mitte sind? Darf man zum Beispiel diese Schritte, sage ich jetzt, seitlich laufen und dass man in die erste Reihe kommt? Ja, kein Problem. Oder da kann man in der Mitte reingehen und die Leute drücken nach rechts oder nach links und die drücken sich nach rechts und links. Das kann man machen und das andere kann man machen, inshallah. Genau. Hada hal, wal hal al akhar, kama dhakart, inno yamshi la ba's. كما ذكرنا الحركة، أنت كنت نايم وقت ما سمعتني. ما في مشكلة. بس أنا بتحرك إيدي كثير. لا تفعل هذا، لأنه هي يعني تنقص الخشوع. أما الحركة الكثيرة شو معناتها؟ يعني هلا مثلا قم بالله أبو دانيال وعمل إيدك كأنك بتصلي. أيوة. وهلا دير حالك لعند أدا شور وطخي عليه، لو طخي طخي طخي يعني. وطي حالك باتجاهه هكذا وقرأ مثلا الفاتحة الآن، اعمل هيك وقرأ الآن. إذا نظر له الأخ، أنت إذا شفته هكذا تظن يصلي؟ فهم؟ يعني الحركة اللي تخرجه، جزاك الله خير، الحركة التي تخرجه كونه أنه يصلي، فهم؟ هذا هو الذي يخرجه اللي يبطل الصلاة. تبغود يزك بس بدوت دي بيفيجونج داس مان زاك يا داس كبيت اس انجلتيش داس اس ديزا بيفيجونج داس مان überhaupt nicht mehr sagt dass man betet wie gerade was wir gemacht haben. Ja, der Bruder, der hat so gemacht, der hat sich so gebeugt, dass man sagt, was macht er? Der redet mit ihm. Das ist kein Gebet mehr. Das hängt von von ermessen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala ala wa'alam. Von wem ist der Hadith von Aisha als sahih erklärt worden? Der Hadith bezüglich des Urteils über diejenigen, die sich im Gebet drehen, recht links. Von Al-Bukhari. Al-Bukhari. Yani, الحديث حديث لا يلتفت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الصلاة قال هذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد الحديث رواه البخاري Ich habe mehrere Kinder, denen ich das Gebet beibringe. Oft sie sind unkonzentriert und stören. Manchmal Gebet soll ich Erwachsene lieber alleine beten und sowas. Das ist nicht unser Thema. Warum soll man die Hände von der Nase halten, um das Gebet zu verlassen? Du meinst jetzt, wenn man das Gebet verlässt, weil man zum Beispiel Luft gelassen hat. Ahdath, yani. Da tut man die Nase. Ich meinte bei Luft lassen. Wenn Wudu ungültig geworden ist während des Gebetes. Wie wird Wudu ungültig werden während des Gebetes? So. Weil der Prophet das gesagt hat. Wenn jemand von euch Luft ablässt während des Gebetes, dann sollte man die Hand auf der Nase tun und dann geht man raus und macht man wieder Wudu. Wenn man Tahiyatul Masjid gebetet hat und nach Adhan die Sunna verrichten möchte, soll man einen anderen Platz, das ist nicht unser Thema. Wenn man auf der Arbeit nicht die Richtung von Qibla weiß und Gebetszeit ist gekommen, das ist nicht unser Thema. Darf man die Füße in der Moschee in Richtung Qibla ausstrecken? Ja, man darf. Es gibt einen Hadith, der berichtet, dass wir im Jama'a-Knöchel, das ist nicht unser Thema, in einer Überlieferung heißt es, dass wir nicht wie ein Kamel beten, das ist nicht unser Thema. Die vier Madhab haben verschiedene Meinungen mit beim Tashahud Zeigefinger, das ist nicht unser Thema. Es gibt doch einen Hadith, den Sheikh al-Albani als authentisch erklärt hat, in dem sinngemäß gesagt wird, es gibt ein Ikhtilaf, außer in zwei oder drei Moscheen, das ist nicht unser Thema. Darf meine Frau hinter mir beten? Das ist nicht unser Thema. Soll man sich auch beim Niesen oder Husten nach links drehen? Nein. Beim Niesen und Husten, du brauchst das nicht. Wenn du spuckst, dann ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir haben gesagt, bitte die Fragen zum Thema. Und hier die Brüder bei mir in der Moschee, die haben ein paar Fragen gestellt, die sind nicht zum Thema. Ich habe das nicht beantwortet. Und deshalb auch, zu Barakallahu fikum, wirklich zu Gerechtigkeit. Wir reden über solche Themen, was wir gesagt haben. Das wird der Sinn. Ich habe die Informationen in drei Punkten sozusagen erklärt. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khaira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das ist um 8. Barakallahu fikum. Ist genug, so ungefähr an der